Abschnitt 5 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Eilige Balkanfahrt, Teil 2. Am nächsten Morgen liefert man das Interview dem Ministerialsekretär ab, der es ins Nebenzimmer trägt. Wahrscheinlich zum Referenten für österreichische Angelegenheiten. Nur einige formale Korrekturen sind zu machen, zum Beispiel die Ich-Form des Königs in der montenegrinische Staat zu ändern und der Name Skutari durch Skadar zu ersetzen. Doch ist das Manuskript erkennbar kopiert und man hat den Durchschlag vorzulegen, damit auch dieser richtig gestellt werde. Als ob man nicht jenseits der Grenze jeden Zensurstrich öffnen könnte. Der Autoverkehr ist noch immer eingestellt, ein Wagen nicht aufzutreiben und man muss zu Fuß nach Rijeka, an die Ostseite Montenegros. Nach kaum dreiviertelstündigem Marsche ist man auf dem Belvedere, einem Hügel, von dem aus sich ein weiter Prospekt ostwärts erschließt. Schilf umstanden und mit Wasserpflanzen übersät, liegt der Skutari-See da wie ein ungeheurer Sumpf. Die Firne der albanesischen Berge dahinter brennen in Weißglut, ihrem Namen Ehre machend. Das ist nicht mehr die düstere, graugrüne Höllenwirkung des Karstes, das ist Alpenlandschaft. Noch 4 Stunden dauert es, bevor man, nach kurzer Einkehr in die grottenartige Behausung einer weinkredenzenden Hexe, im Abenddämmer in Rijeka ankommt, begleitet von Schüssen, die aus unmittelbarer Nähe abgefeuert werden und von den Felsen 10-fach widerhallen. Montenegrinische Burschen machen mit Militärgewehren und Patronenjagd auf Uklevi, kleine Fische. Die Umgebung Rijekas ist beinahe tropisch. Maulbeer, Quitte, Granatäpfel und Feigen betäuben geradezu durch ihr Parfum. Weit ausladend ist das Gerank. Aber die Stadt. Albanesisch, schmutzig, schiefgebaut, gebrechlich. Wenn Skutari Skadar wird, muss dieses Nest aufblühen, denn es liegt in der Mitte des Weges zwischen Cetinje, der Metropole, und Skutari, der größten Stadt, ist der Umschlagplatz zwischen Skutari-See und dem Landweg nach Europa. Umso trister ist Rijekas Gegenwart, und eines der ärgsten Häuser ist das Hotel. Sein Äußeres straft das Innere nicht lügen. Dort übernachtet man. Jäh verschwindet jeder Gedanke an individuelle Beschwer vor dem kumulativen Jammer jenseits des Sees, vor dem Elend der Stadt, die belagert war und nun erobert ist, über die der Hunger herrschte und noch immer herrscht, trotz aller Fruchtbarkeit des Vilayets. 400 Erwachsene und 200 Kinder starben während der Zernierung an Hungerödem. Jetzt dürfen Maulesel aus Bushati wieder Kukuruz heranschleppen. Schiffe bringen in geflochtenen Käfigen Ferkel aus Alt-Montenegro, ohne Kanonenschüsse vom Tarabosch fürchten zu müssen. Doch noch immer bettelt Kreidebleich, zum Gebein abgemagert, schlotternd, wankend, lallend, groß und klein um einen Bissen Brot. Werden ihnen ein paar Para zuteil, dann galvanisieren sich die Knochen und tappen zum Fenster, wo Brot zu haben ist, für einen Piaster ein Stück aus schwarzem Mehl und so klein, dass man es mit 2 Fingern umspannen kann. Wehe dem Philanthropen. Ein Totentanz umwirbelt ihn. Jeder hat Anrecht. Das entschiedenste Hadasch genügt nicht zur Abwehr. Die Makabren berühren den Wohltäter mit ihren Fingerknochen, starren aus gläsernen Augen, weichen nicht von der Seite. Es gibt Mehl und Schafkäse, Doch das montenegrinische Militär, das sich in immer stärkeren Massen zusammenzieht, isst es auf und treibt die Preise in die Höhe. Die Soldaten haben lange nichts anderes als die Ration bekommen. 1 Kilogramm Brot, 250 Gramm Reis und Bohnen. Zigaretten sind billig. Am bejammernswertesten sehen die Hunde aus, die hier, wie in den meisten Städten des Orients, herrenlos vor den Türen lungern. Sie mögen auch früher nicht wohl gepflegt gewesen sein, aber nun durchdringen ihre Rippen das räudige Fell. Lethargisch, unempfindlich gegen Tritte liegen sie auf dem Bürgersteig, suchen im Straßenschmutz Nahrung und begegnen einander dort Hund und Hündin, so beschnuppern sie sich nicht einmal. Oft sitzt ein Mensch zwischen den Hunden, den Rücken an eine Häuserwand gelehnt, kraftlos. Die Kabinette aller Großmächte verhandeln wegen Scutari, marschieren und demarschieren, blockieren und mobilisieren, demonstrieren und konferieren, statt mit 100 Waggons Mehl die Stadt der Hungersnot zu entreißen, die einzig mögliche europäische Politik zu machen. Geringschätzig schaut man auf den Balkan, von jenem furchtbaren Balkan, der Europa heißt. Der Häuserbau in Albanien steht auf niedriger Stufe. Eine einzige Granate genügt zum Einsturz zweier Häuser. Fast 9000 Artilleriegeschosse wurden in die Stadt gefeuert. Manche Straßen erinnern an Pompeji. Nur die untersten Mauerreste sind geblieben und sagen, hier stand ein Gebäude, hier wohnten Menschen. Nun irren sie obdachlos und hungernd und ohne Habe umher und gehen abends im steinigen Inundationsgebiet des Kir zur Ruhe. Die Häuser, die an die zusammengeschossenen Grenzen, zeigen dermaßen bedrohliche Risse, dass man sich unwillkürlich auf die andere Seite der Straße drückt. Die große katholische Kirche liegt halb in Schutt und Trümmern. Von den Lufterschütterungen des Bombardements zersplitterten alle Fensterscheiben und bunten Glasmosaiken über den Torsegmenten. Mäntel von Schrapnellen und Granaten sind beliebtes Kinderspielzeug. Den Tisch, an dem man sein Abendbrot, Eier und Schafkäse verzehrt, schmücken braune Geschossmäntel als Vasen. Schwertlilien stecken darin. Diplomaten kommen an. Man diskutiert die Balkankrise. Von Tag zu Tag verdichtet sich das Gerücht von der Neutralisierung Skutaris. Bald wird auch bekannt, dass der König bereits in die Abtretung gewilligt habe und dass die Übergabe der Stadt an ein internationales Detachement noch in diesem Monat vollzogen wird. Am 25. Januar griechischen Kalenders, das ist am 10. Februar dieses Jahres, hatten die Tschernogorzen auf dem Bardaniol, der Hügelkette nördlich von Skutari, nach dreitägigem Kampfe 2 Positionen der Türken eingenommen. Die Montenegriner geben 2500 Tote und Verwundete an, von den Truppen Hasan Risas fielen 4000. Seither sind 3 Monate verstrichen. Auf den eroberten Flächen haben die Sieger Zelte aufgestellt, Abteilungen, Wachen und Patrouillen hüten den Berg. Die Straße Domus Bazar entlang, vor die Stadt, am katholischen Kirchhof vorbei. Bis hierher hat sich Skutari nicht ausgedehnt, denn dieses Terrain setzt der See alljährlich unter Wasser. Flache, glatte Steine und Sand markieren das unendliche Inundationsgebiet. Der schmale Schienenstrang der Rollbahn ist ein sicherer Wegweiser. Am Horizont übergeht der Sand in glitzerndes Silber. Später erkennt man den Fluss, der die kahle Landschaft durchströmt. Eine Holzbrücke führt über den Kir. Vor dem weißen Schilderhäuschen ist eine Wache postiert. Soldaten waschen mit nacktem Oberkörper ihr Hemd und breiten es zum Trocknen aus. Hinter Gehölz, dessen Boden mit gigantischem Farnkraut überwuchert ist, ein kahles Plätzchen. die erste Spur des Kriegslagers. Verkohlte Holzscheite, ein kreisrunder Abdruck im Boden, vom Kessel einer Feldküche stammend. Wenige Schritte weiter der Schützengraben. Graben ist nicht das richtige Wort, Schützenschlucht sollte es heißen. In die braunroten Felsen haben Hacken einen Riss gekerbt, hoch genug für einen aufrecht stehenden Mann. Mit dem geförderten Steinmaterial wurde die Deckung maskiert. 2-3 Kilometer lang ist die künstliche Böschung, Steinsäcke zum Auflegen der Gewehre, 1000 an der Zahl, sind von Schüssen versenkt. Von 20 zu 20 Meter ist in den Schützenverhau eine Hütte gegraben. Unterstand für die aus der Schwarmlinie abgelösten Türken. Diese Festung überkletternd, erklimmt man die Hänge des Badanjol. Überall die verfitzten Stacheldrahtrechtecke, die man entlanglaufen muss, zur nächsten Position. Welch furchtbares Feuer hat hier gewütet. Der Fuß stapft in einem Meer von Kartons, Emballagen der Patronenmagazine. Bei jedem Schritt klirren Metallhülsen, matt glänzende, an der Spitze plattgedrückte Bleikörperchen liegen auf der Erde, die Gewehrgeschosse von drüben. Zerfetzte Monturstücke, zerbrochene Hufeisen, durchlöcherte Brotsäcke, eine Spitzhacke, ein Tornisterfell, eine abgebrochene Bajonettspitze, schmutzige Tücher, Patronentaschen, Papiere, Stiefelsohlen, Stiefel und immer wieder Patronenhülsen und Patronenverschläge. Das Erdreich ist halbkugelförmig aufgewühlt, die Sträucher und Gräser und Farnkräuter verbrannt, Aufschlagstelle einer Granate. In den Gräben lagert noch Schweißgeruch der Soldaten. Vergeblich wirbelt man in krampfhaften Zügen Zigarettenrauch empor. Bremsen, Fliegen und Hummeln durchschwirren ihn, als wäre er blauer Äther. Pferdekadaver strecken gebleichte Knochen von sich, die braunen Fellfetzen bewegt der Windhauch, der selten genug vom See zum Badanjol streicht. Ein Posten, barfuß, tritt aus dem Schilderhaus, sein Hemd gelb von Alter und Schmutz, die Kleider zerrissen, das Gesicht mit Tüchern umwickelt. Von früh bis abends steht er Wache, wohnt hier, ein besonders armer Schlucker von Soldat, den man nur zu solchem Dienst verwendet. Vielleicht hat er den Posten für andere bezogen, die ihm einige Para bezahlen. »Du bist verwundet?« fragt man ihn wegen seines bandagierten Kopfes. »Nein, das schützt mich bloß vor den Mücken.« »Und was bewachst du?« »Die Mitrailleuse da.« Aus gehackter Grube lugt die Mündung einer alten Gewehrkanone. Ein zweiter Unterstand, mit Wellblech gedeckt, diente als Munitionsdepot und Aufenthaltsort für den feuerleitenden Offizier und die Bedienungsmannschaft. Hoch aufgeschichtet noch volle Geschossverschläge. Links die letzte Artilleriestellung der Türken. 4 moderne Kanonen, Lafetten und Rohre hinter Verkleidungen aus Rasen und Erdwerk geborgen. Wattestücke liegen umher, die sich die Artilleristen bei dem mörderischen Krachen in die Ohren gestopft hatten. An dem roten Felsen lehnt mit gebrochenen Holmen eine Tragbahre aus rotem Tuch. Aus rotem Tuch? Nähertretend sieht man, dass die Imprägnierung unregelmäßig ist. Es ist geronnenes Blut. Krähen und anderes Gevögel kreist bodennahe. Eine halb verfallene Kutscha hat 1000 schwarze Punkte im Mörtel, Löcher der Gewehrprojektile. Der Dunst ist nicht auszuhalten, nur schnell vorwärts. Man stößt auf einen menschlichen Körper. Sein braungrüner Fes ist aus der Stirn gedrückt, leere Augenhöhlen eines Kopfskeletts, über das sich wirre Haare schatten, starren ins Nichts. Da noch einer, auf dem Rücken liegend, die Knochen der Arme emporgereckt, und dort wieder einer mit verkrampften Händen und wieder einer und wieder einer. Dann ein totes Pferd, daneben zwei tote Menschen. In die Sträucher blinzelt ein Wässerchen. Ein toter Türke staut die Strömung. Die Wellen spielen mit den losen Knochen, deren viele schon fortgeschwemmt sind. Der Wachposten zeigt ein Massengrab seiner Waffenbrüder, von einer Steinplatte gedeckt. Ein niedriges Grabmal nennt in zyrillischen Lettern einige Namen. Der Pestgeruch, der herausdringt, ist stärker als der um die Unbestatteten. Warum begrabt ihr nicht auch die Türken? Was kümmern uns die? Haben sie unsere Toten begraben? Tschernogorzen aus dem Zeltlager füllen ihre Feldflaschen und trinken vom Wasser des Bächleins, das oben an der Türkenleiche zerrt. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Klaus Missfeld.